Nachdem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Berliner Hotel Eden verhört und misshandelt worden waren, gibt der Freikorpsoffizier Waldemar Pabst den Befehl, sie zu töten, mit Wissen und Duldung der SPD-Regierung. In seinem Tagebuch notiert er, dass er vor den Morden mit der Reichskanzlei telefoniert und Rückmeldung von Gustav Noske erhalten hat, dem ersten sozialdemokratischen Minister mit der Zuständigkeit für das Militär in der deutschen Geschichte. Sie sind vom gleichen Schlag derer, die im Breslauer Gefängnis Büffel blutig schlugen oder Gefangene bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten, schreibt der französische Historiker und Politiker Max Gaillot in seiner Luxemburg-Biografie über die Mörder. Von dem am Seitenausgang bereitstehenden Jäger Otto Wilhelm Runge wird Luxemburg mit einem Gewehrkolben niedergeschlagen. Bei ihrem Abtransport springt der Freikorpsleutnant Hermann Souchon auf den Wagen auf und erschießt die Schwerverletzte. Die Leiche wird im Landwehrkanal entsorgt. Trunken war und hinunterschwamm von den Bächen in die größeren Flüsse, schien der Opal des Himmels halt wundersam, als ob er die Leiche begütigen müsse. Tang und Algen hielten sich an ihr ein, so dass sie langsam viel schwerer ward. Kühl die Fische schwammen an ihrem Bein, Pflanzen und Tiere beschwerte noch ihre letzte Fahrt. Und der Himmel ward abends dunkel wie Rauch und hielt nachts mit den Sternen das Licht in der Schwebe. Aber früh war er hell, damit es auch für sie noch Morgen und Abend gebe. Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war, geschah es sehr langsam, dass Gott sie allmählich vergaß. Erst ihr Gesicht, dann die Hände und zuletzt erst ihr Haar. Dann ward sie aß in Flüssen mit Vieh. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Politiker besprechen Phrasen und die schöne Welt ist aus dem Lot. Soll ich lieben oder hassen? Sicher ist doch nur der Tod. Es sind so harte Zeiten, sogar für die in Gran Canaria. Wir kontrollieren nur noch die Pleiten. Nichts ist so, wie es niemals war. Doch jenseits der Angst geht die gute alte Sonne. Jenseits der Angst jeden Morgen für mich auf. Jenseits der Angst werd ich mir ein Lied besorgen, werd es mir vom Leben borgen, nehm es mir heute Abend mit nach Haus. Wir stehen schweigend an den Tränken und mühen uns redlich durch das Grau. Erlasse Sicherheitsbedenken, am Abend ist fast jeder von uns blau. Wo sind bloß die Visionen von Hoffnung und von Malaga? Haben wir etwa was verloren? Es war doch immer alles da. Doch jenseits der Angst hör ich das Lachen meiner Ahnen. Jenseits der Angst sieh ich im Grau das Morgenlicht. Jenseits der Angst läuft ein Kind in einer selbstgemalten Fahne, lässt sich vom Leben tragen und ruft: Nein, eine Nummer werd ich nicht. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 103. Arturo Barea. Der Anfang eines neuen Lebens. No pasarán. Pasaremos. Madrid, Juli 1936. Das Leben des 38-jährigen Arturo Barea war ein sorgfältig austarierter Balanceakt. Er war in armen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater, ein Musterungsoffizier bei der Armee, war mit 40 Jahren gestorben und hatte seiner Familie keinen Peso hinterlassen. Seine Mutter musste im Fluss Manzanares die schmutzige Wäsche von Soldaten waschen. An kalten Wintertagen brach sie morgens mit ihrem Wäschestampfer das Eis auf. Außerdem arbeitete sie als Dienstbotin für ihren gut situierten Bruder, um ihren Kindern das Los zu ersparen, im Waisenhaus zu landen. Der Bruder hatte am kleinen Arturo einen Narren gefressen. Er schickte ihn in die Escuela Pia, damit er eine Schulausbildung bekam, lud ihn in den Zirkus und ins Kino ein, kaufte ihm Bücher an den Ständen an der Plaza de Callao und bestärkte ihn in seinen Träumen, Maschinenbau zu studieren. Weniger begeistert war er von den literarischen Ambitionen, die Arturos zahlreiche Beiträge zur Schulzeitung Madrileñitos beflügelten. Aber dann starb auch dieser Bruder und seine Witwe wollte mit ihrer Schwägerin und deren Kindern nichts mehr zu tun haben. Arturo, noch immer ein schlaksiger Teenager, musste also arbeiten gehen. Zunächst war er als Lehrling bei einem Juwelier tätig, dann, nach dem erfolgreichen Abschluss einer Buchhalterausbildung, als Angestellter in der Madrider Filiale der Credit Lyonnaise. Das Lernen fiel ihm leicht und es dauerte nicht lang, bis er erfreuliche Veränderungen an seinen anfangs bescheidenen monatlichen Gehaltszahlungen feststellte. Wäre er bereit gewesen, sich bei seinen Vorgesetzten anzubiedern, hätte er schnell die Karriereleiter in der Bank hochsteigen können. Aber er war stolz und leicht erregbar, eine gefährliche Mischung, und litt unter dem Hochmut seiner Chefs, während er sich gleichzeitig seiner niedrigen Herkunft schämte, die seine Vorgesetzten, wie er genau wusste, verachteten. Eine Zeit lang liebäugelte er mit einer ganz anders geachteten Option, dem Schreiben, aber es schien nirgendwo hinzuführen, dass er Prosastücke an Madrider Wochenzeitungen schickte und als Zaungast an den Tertulias teilnahm, den freigeistigen Diskussionen in diversen literarischen Cafés. Mit 20 Jahren trat er in die sozialistische Gewerkschaft UGT ein und obwohl er sich fehl am Platz fühlte, wenn er bei den Gewerkschaftstreffen in Anzug und Krawatte erschien, verspürte er mit den Arbeitern in ihren einfachen Jacken und hanfbesohlten Schuhen größere Solidarität als mit den Bankdirektoren in ihren Gehröcken, die ihn herablassend durch ihr Monokel musterten. Die gönnerhafte Art seiner Vorgesetzten in Verbindung mit seiner eigenen Abscheu vor dem, was er als unrechtmäßige Bereicherung empfand, führte schließlich dazu, dass er noch am selben Tag des Jahres 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, fluchtartig die von ihm als Schweinestall bezeichnete Bank verließ. Obwohl er später erstaunlicherweise selbst eine leitende Position in einem Patentanwaltsbüro im trendigen Teil der Calle de Alcalá innehatte, wurde kein Bonzer aus ihm. Vielmehr blieb er auf der Seite der Arbeiter. »Als Kapitalist bin ich eine Fehlbesetzung«, sagte er später. Nicht, dass er über sein Kapitalistensalär und die damit verbundene goldene Cedula Personal unglücklich gewesen wäre, den Personalausweis, der zum Ausdruck brachte, dass er sich auf der Einkommensleiter ziemlich weit oben befand. Aber er bestand darauf, mit seiner Familie eine große Wohnung in einer der engen, gewundenen Straßen in Lavapiés zu beziehen, dem Arbeiterviertel, in dem er aufgewachsen war, und nicht in einem der großbürgerlichen Distrikte, nach denen sich seine Ehefrau Aurelia so sehnte. Ihm gefiel die Vorstellung, in beiden Welten zu leben und doch zu keiner zu gehören, was er zum Teil der Tatsache verdankte, dass er sich aus den politischen Streitigkeiten des zurückliegenden Jahrzehnts herausgehalten hatte. Gut, er hatte sich 1931 den Sozialisten angeschlossen, als die neue Republik ausgerufen wurde, einem Freund dabei geholfen, eine neue Gewerkschaft für Büroangestellte zu organisieren. Ansonsten hatte er sich, sogar während des Biennio Negro, der beiden dunklen Jahre nach dem Wahlsieg der Rechten 1934, aus den politischen Debatten herausgehalten. Er kritisierte zwar die Korruption und Ausbeutung, die ihm in seiner Eigenschaft als Patentanwalt häufig auffielen, doch er empfand sich als ein zu unbedeutendes Rädchen im Wirtschaftsgetriebe, um dagegen irgendetwas unternehmen zu können. Die Wahlen im vergangenen Februar hatten ihn dann aber doch motiviert, aktiv zu werden. Er hatte in dem Dorf außerhalb von Madrid, wo er mit seiner Familie immer die Wochenenden verbrachte, ein Volksfrontkomitee gegründet, was den dortigen Landbesitzern und den Offizieren der Guardia Civil, der Polizeitruppe auf Kreisebene, die häufig als Handlanger der Oberschicht fungierte, nicht verborgen blieb. Als sich in den Monaten danach die politische Situation immer weiter verschlimmerte, mit Schlägereien, Schießereien und Gerüchte über Aufstände und Gegenaufstände, und in der Ermordung eines sozialistischen Leutnants der Sturmgarde, José de Castillo, und kurz danach des Führers der faschistischen Opposition, José Calvo Sotelo, in der Woche zuvor kulminierte, war Barea klar geworden, dass er sich nun für eine Seite entscheiden musste. Trotzdem war er auf das, was in der letzten Nacht geschehen war, nicht vorbereitet. Die Stadt Madrid war bereits den ganzen Tag in Alarmbereitschaft gewesen. Alle hatten fieberhaft auf Neuigkeiten aus dem Radio gewartet, was nicht schwer war, da die Regierung an jeder Straßenecke Lautsprecher aufgestellt hatte und zwischen nordamerikanischer Tanzmusik wurden immer wieder fragmentarische Meldungen eingestreut, die von Meutereien in einzelnen Militärgarnisonen berichteten. »Kein Grund zur Panik! Die Regierung hat die Lage im Griff!« Aber es gingen Gerüchte um und dann kamen Meldungen von einem weiteren Ausbruch und dann noch einem. Offenbar wurde in Barcelona schon auf den Straßen gekämpft. Die Leute fingen an, sich in Bars und Cafés und auf den Straßen zusammenzurotten. Was würde geschehen, wenn die Regierung die Lage nicht mehr im Griff hatte? Was, wenn diese Aufstände der Anfang einer Säuberungsaktion gegen die Linke waren, wie damals Francos Aktion in Asturien? Wenn das Militär gegen gewöhnliche Bürger vorging, wer würde sie dann beschützen? Nach dem Abendessen mit seiner Familie ging Barea durch die Calle del Ave Maria in Emilianos Bar, sein Stammlokal, wo aus dem Radio Tommy Dorseys »The Music Goes Round and Round« dröhnte und die Leute schreien mussten, um sich verständlich zu machen. Er hatte eben einen Kaffee bestellt, als wieder die Stimme des Nachrichtensprechers ertönte. »Die Situation hat sich verschärft. Gewerkschafter und Mitglieder politischer Vereinigungen werden aufgefordert, sich sofort in ihren Hauptquartieren zu melden.« In Sekundenschnelle leerte sich die Bar. Aufgeschreckte Arbeiter, die befürchteten, dass die in einer der Garnisonen rund um die Stadt stationierten Truppen das Feuer auf sie eröffnen würden, gingen auf die Straßen und forderten Waffen zur Selbstverteidigung. Barea hatte sich einen Weg durch die Mengen zur Zentrale der Sozialisten in der Casa del Pueblo im Stadtteil Chueca gebahnt, am anderen Ende der Gran Via, wo zahlreiche Freiwillige aus der Gewerkschaft lautstark verlangten, sich als Verteidigungstrupp formieren zu dürfen. Barea stand der Sinn nicht nach Kämpfen. 4 Jahre Militärdienst in Marokko zur Zeit der Rif-Rebellion hatten ihn davon kuriert. Immer noch hatte er den Gestank der verwesenden Leichen in der Nase, die er bei seiner Ankunft in der belagerten Stadt Melilla gesehen hatte. Noch weniger konnte er sich aber eine Aussöhnung vorstellen, und einen Sieg der Faschisten war das Letzte, was er wollte. Er blieb also die ganze Nacht in der Casa del Pueblo und brachte Männern, die in ihrem ganzen Leben noch kein Gewehr in der Hand gehabt hatten, bei, wie man eine alte Mauser, dasselbe Modell, das er im Pionierbataillon getragen hatte, lädt und abfeuert. Wenn die Faschisten Madrid einnehmen wollten, dann mussten sie sich auf Gegenwehr gefasst machen, zumindest dann, wenn die Regierung beschließen sollte, Waffen auszugeben, damit die Männer der Bürgerwehr in der Lage waren, zu kämpfen. In der Zwischenzeit hatte sich die Regierung zu einer Notfallberatung getroffen, hatte sich aufgelöst, wieder getroffen und neu formiert. Einige Minister plädierten für einen Kompromiss mit den Rebellen, andere für einen Gegenschlag, und schließlich erging noch vor Sonnenaufgang die Verlautbarung: Die Regierung hat die Kriegserklärung der Faschisten gegen das spanische Volk angenommen. In der Casa del Pueblo brach Jubel aus. Dann ging am wolkenlosen Horizont die Sonne auf. Die Versammlung zerstreute sich und jeder ging nach Hause oder ins Café, um zu frühstücken. Als Barea die Casa del Pueblo verließ, waren die Straßen still und verlassen. Scheinbar der Anfang eines heißen Sommersonntags, wie viele andere. Barea wagte zu hoffen, dass die Rebellen jetzt vielleicht einlenkten und das Leben wieder in seine gewohnten Bahnen zurückkehrte. Wie auch immer das aussehen würde. Da ihm nichts Besseres einfiel, beschloss er, mit Maria einen Ausflug in die Sierra zu machen. Das hatte er ihr am Freitag vor einer Ewigkeit versprochen. Maria war seine Sekretärin und gleichzeitig seine Geliebte. Nach dem Ausflug teilte er ihr mit, um 5 Uhr werde ein Zug in die Stadt fahren und den wolle er erreichen. Schmollend ging Maria neben ihm den Hügel hinunter in das kleine Dorf im Tal. Dort kehrten sie noch auf ein Bier im Bahnhofscafé ein, und Barea unterhielt sich kurz mit einem Bekannten, den er dort antraf, einem Buchdrucker, den er bei Zusammenkünften der Sozialistischen Partei kennengelernt hatte und der aus Gesundheitsgründen die Sommermonate hier im Dorf verbrachte. Ein paar Offiziere der Guardia Civil saßen mit offenen Mänteln am Fenster und spielten Karten. Ihre lacklederne Dreispitzhüte lagen vor ihnen auf dem Tisch. Als Barea und Maria das Café verlassen wollten, um ihren Zug zu besteigen, stand einer von ihnen auf, knöpfte seinen Mantel zu und folgte ihnen hinaus auf die Straße. Er stellte sich ihnen in den Weg, verlangte Bareas Papiere zu sehen und war sichtlich überrascht von der goldenen Cedula. Argwöhnig fragte er nach, wie es möglich war, dass ein Señorito wie Barea jemanden von der Roten Union wie den Buchdrucker kannte. Barea hatte irgendwie das Gefühl, dass es wohl besser war zu lügen, und er gab an, sie würden sich aus ihrer Kindheit kennen, woraufhin der Offizier ihn zwar nach Waffen abtastete, dann aber mit Maria gehen ließ. Später sollte Barea erfahren, wie knapp er einem grausamen Schicksal entgangen war. Am nächsten Tag eroberte die Guardia Civil das Dorf im Namen der Rebellen und erschoss seinen Bekannten am Straßenrand. Als der Zug in den Madrider Nordbahnhof einfuhr, war ihm lediglich klar, dass die Stadt sich radikal verwandelt hatte. Außerhalb des Bahnhofs war der Verkehr fast zum Erliegen gekommen. In die eine Richtung bewegten sich LKWs voll mit singenden Gewerkschaftern, In die andere Richtung fuhren teure Autos, in denen sich wohlhabende Madrileños mit Sack und Pack Richtung Norden und französische Grenze aus dem Staub machten. Allenthalben waren Straßensperren errichtet. Die Leute grüßten offizielle Regierungsautos mit erhobener Faust und bewaffnete Milicianos verlangten an jeder Straßenecke Einblick in Barreas und Marias Papiere. Über allem hing eine ätzende Rauchwolke, deren Ursprung er erst entdeckte, nachdem er Maria in ihre Wohnung gebracht hatte, in der sie mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihrer jüngeren Schwester lebte und in die Calle del Ave Maria weiterhetzte. Dort sah er, dass die benachbarten Kirchen, auch diejenigen, die zur Escuela Pia, seiner ehemaligen Schule, gehörte, in Flammen standen. Davor hatten sich Menschenmengen eingefunden, die in Jubelrufe ausbrachen, wenn die alten Steine in den Flammen zischten und barsten und Kuppeln und Türme in sich zusammenbrachen. Einige Schaulustige erklärten ihm, Faschisten hätten von den Kirchtürmen aus auf das Volk geschossen und in den Sakristeien Waffen gelagert. Und einer meinte, indem er sich der volkstümlichen Bezeichnung für die Priester in ihren dunklen Soutanen bediente, es gibt doch sowieso zu viele von diesen schwarzen Käfern. Nicht, dass Barea allzu große Sympathie für die organisierte Kirche empfunden hätte, für ihre enge Beziehung zu den Großgrundbesitzern, den wohlhabenden Bankiers und Rädern, für ihren selbstverständlichen Reichtum in einem so armen Land, für ihre anti-intellektuelle, engstirnige Rechtgläubigkeit. Doch diese massive Zerstörungswut bereitete ihm Unbehagen. Schweren Herzens begab er sich nach Hause zu Aurelia und den Kindern. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 103, eine Niemandsland-Produktion 2019. Literaturhinweis. Ich verlas einen Text aus dem Buch »Hotel Florida«, »Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vail. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Hotel Florida – Truth, Love and Death in the Spanish Civil War« 2014, im Verlag Strauss und Giraud, New York. Die deutsche Ausgabe erschien 2015 bei der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. No pasarán. Pasaremos. Hinter allen Fenstern Dunkelheit, du verriegelst den Tresor. Hast du ein Geräusch gehört oder kam's dir nur so vor? Umgeben von den Dingen, die du hütest, die du hast. Du willst Sicherheit und Sicherheit ist dein Ballast. Hinter allen Fenstern Dunkelheit, vielleicht sind sie schon ganz dicht und sehen dich durch die Scheiben hier drin im Licht. Du schaltest den und der Wachdienst fährt ums Haus. Bevor die Jalousien schließen, schaust du lang hinaus in die Nacht, in die Nacht. Und wärst so gerne einer von den Dieben, dann wärst du nicht mehr allein und hättest keine Angst mehr. Deshalb willst du gerne einer von den Dieben sein. Der Suchscheinwerfer spürt, du kämst ungesehen durch jede der verschlossenen Türen und alle Wände hinauf mit einem Blick in die Schlucht und jeden Moment bereit zu kommen. Du wärst so gerne einer von den Dieben, dann wärst du nicht mehr allein und hättest keine Angst mehr, deshalb willst du gerne einer von den Thank you. zweites Mal leg's die Kette vor die Tür. Irgendein Fenster steht noch offen, das sagt dir dein Gespür. Du eilst durchs Haus, du weißt genau, es ist nur Hysterie. Und wie jede Nacht wartest du auf sie. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Die erste halbe Stunde von Niemandsland ist nun rum. Schon viel Geschichte ist dabei gewesen heute. Der Tod von Rosa Luxemburg im Landwehrkanal vor 100 Jahren. Morgen wird der Tag sein, am 15. Januar. Dazu hatte ich ein Gedicht von Erich Weinert vorgelesen. Und wir hatten den Spanischen Bürgerkrieg. Und hier ist Werner. Hallo, guten Morgen. Hallo. Guten Tag. Immer noch der alte Schlendrian. Ist es so, dass Rosa Luxemburg die Vergangenheit darstellt und ich das Präsente, die Gegenwart? Oder, Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Sie ist so subtil. Nein. Also, Rosa Luxemburg lebt. Da will ich auch keinen Widerspruch konstruieren. Rosa Luxemburg war mir immer teuer und wert, vielleicht eine der intelligentesten Frauen noch im letzten Jahrhundert. Und nur gegen eine Sache muss man sie in Schutz nehmen, weil man das oft jetzt in letzter Zeit hört, ja. Ein Satz, den sie gesagt hat, der überraschenderweise sehr oft von der Rechten, von der politischen Rechten in den Mund genommen wird. Und das ist, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Also die wollen damit sagen, wenn ich zum Beispiel rassistisch bin und xenophob und machistisch, dann ist das meine Freiheit, ja. Und das hat sie aber nicht gemeint. Die hat das, die Rosa damals in ganz konkreten Kontext gesagt, wo es ging um die innerparteilichen Auseinandersetzungen bei den Sozialisten, eben damals USPD, Spartakus und so. In diesem Ambiente hat sie das gesagt. Und jetzt gehen die Rechten her und nehmen das für sich in Anspruch. Unglaublich. Sie hat es ganz konkret, sie hat es noch konkreter gesagt. Sie hat gesagt, es ist nicht nur die Freiheit der Regierungen und der herrschenden Parteien. Und in diese Richtung ging eigentlich ihr Aphorismus über die Freiheit der Andersdenkenden. Weil die Herrschenden hatten damals Rede- und Gedankenverbot und Pressezensur verhängt. Und das meinte Rosa Luxemburg. Sie meinte natürlich, wie du schon gesagt hast, nicht die Freiheit der Rassisten und Faschisten, ihre menschenverachtenden Gedanken in die Welt zu schreien. Diese Freiheit darf es nicht geben. Diese Freiheit ist keine Freiheit, sondern es ist eine Aggression und ein Angriff auf den Rest der Menschheit. Das ist klar, dass man das heute nochmal erklären muss, ist vielleicht auch schon interessant. Jedenfalls, Rosa Luxemburg, die wurde am 6.3.1871 in Chamocz geboren. Auch interessant, die polnische Regierung hat die Gedenkstätte einschleifen lassen von Rosa Luxemburg in Chamocz. Sie starb natürlich, wie gerade gesagt, am 15. Januar 1919 in Berlin. Sie war die Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands und sie ging als entschlossene Kämpferin für die Arbeiterbewegung und gegen Nationalismus sowie Militarismus in die Geschichte ein, das wissen wir. Sie setzte sich für eine sozialistische Revolution ein, war jedoch keine Befürworterin der bolschewistischen Parteidiktatur. Die brillante Theoretikerin und mitreißende Rednerin, die sie war, die nach dem Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft 1898 noch im selben Jahr in die SPD eintrat, wurde wegen ihrer Äußerungen mehrmals verhaftet, unter anderem wegen, Achtung, Majestätsbeleidigung und Gefährdung des öffentlichen Friedens. Das gibt's heute auch noch. Majestätsbeleidigung ist auch hier noch in Spanien ein Delikt und Gefährdung des öffentlichen Friedens. Das haben wir immer auf dem Programm. Den Ersten Weltkrieg musste Luxemburg, die sich von Beginn an gegen den Krieg ausgesprochen hatte und zur Kriegsdienstverweigerung aufrief, fast durchgehend im Gefängnis verbringen. Nach dem gescheiterten sogenannten Spartakusaufstand, der ging vom 15. Januar bis zum 12. Januar 1919, vor 100 Jahren, vor wenigen Tagen, in Berlin, der durch die Absetzung des Berliner Polizeipräsidenten und USPD-Mitglieds Emil Eichhorn, der lebte von 1863 bis 1925, ausgelöst worden war und die Errichtung einer Räterepublik zum Ziel hatte, drohte ihr die Verhaftung. Nur wenige Tage später wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, der Karl lebte von 1871 bis 1919, mit dem sie den Spartakusbund gegründet hatte, von Freikorpssoldaten festgenommen, misshandelt und ermordet. Die rechte Gewalt und die Gewalt überhaupt scheint zuzunehmen. Es gibt jetzt mittlerweile ständig Attentate in Deutschland, hier, es gibt Schlägereien auf der Straße. Das Gewaltklima nimmt zu. Gestern gab es zwei Veranstaltungen von der faschistischen Partei Vox. Eine hier in Barcelona, in Sarria oben, und eine in, glaube ich, irgendwo an der Küste in einem Kaff. Und da tauchten direkt Antifaschisten auf und drohten die Vox-Leute da mit Steinen zu bewerfen und zu beschimpfen, das ist klar. Und dann kam die Polizei und es gab Schlägereien und ich weiß nicht, ob es Festnahmen gab, aber es gab mehrere Verletzte. Das heißt, Schlägereien sind mittlerweile an der Tagesordnung, wo die Faschisten auftauchen und nicht nur hier, sondern natürlich auch in Deutschland. Es gab da ein Attentat, das jetzt die Faschisten zum Anlass nehmen werden oder die Rechten, um irgendwann und irgendwo zurückzuschlagen. Das heißt, die Gewalt wird sich wieder in unser politisches Leben und in die Straßen zwischen Linken und Rechten, Antifaschisten und Faschisten, einschleichen. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Na, bei diesem Fall in Deutschland, da ging es um einen AfD-Abgeordneten, ja, der ersten Meldungen nach von drei Vermummten brutal angegriffen wurde, zusammengeschlagen und zusammengestaucht wurde, nachdem er noch am Boden lag und also Mordversuch sollte da versucht werden, da zu konstruieren. Jetzt zeigt sich aber, dass die Videoaufnahmen, die es gibt, offenbar das Einzige, was passiert ist, dass jemand von den dreien den von hinten umgestoßen hat, so dass er nach vorne aufs Gesicht gefallen ist, weil er wohl auch die Arme in den Manteltaschen hatte oder sowas. Und dann ist aber nichts weiter passiert. Die haben nicht auf den eingeschlagen, aber das ist natürlich gar nicht mehr wichtig jetzt. Jetzt geht's gegen die Linken im Allgemeinen. Und das ist, was sich verschärfen wird natürlich in nächster Zeit, hier in Spanien auch. Ne? Naja, es geht Gewalt gegen Gewalt. Ich meine, man kann nicht jetzt auch jammern und schreien, wenn man auch was auf die Fresse kriegt. Die Gewalt ist und hat eine Dynamik, die ab einem gewissen Zeitpunkt niemand mehr so richtig kontrolliert. Das ist einfach so. Man kann nicht auf der einen Seite jammern, oh, guck mal, die haben Linke geschlagen. Und gleichzeitig gibt es auch Linke, die ordentlich zuhauen. Das gibt's auch. Und das ist einfach so. Und da soll man nicht so viel rumjammern. Gegen Linke geht es immer. Das wissen wir im Laufe der Geschichte. Und die Rechten, wenn die was auf die Fresse kriegen, dann sollte man auch nicht so heuchlerisch sich dahinstellen und sagen, oh, oh, die armen Opfer. Es ist einfach eine Dynamik, die niemand mehr kontrolliert. Das ist meine Meinung. Aber heuchlerisch wollen wir nicht sein hier im Niemandsland. Wir wollen nicht nur das eine bejammern und dann das andere verharmlosen oder so runtermachen. Es geht einfach hart ab. So muss man es sehen. Klar und nüchtern, oder? Naja gut, also ich persönlich freue mich, dass es noch Linke gibt oder wieder Linke gibt, die den Faschisten in die Fresse hauen. Ja, da könnten wir noch viel mehr davon brauchen, denke ich jetzt mal so ganz persönlich. Und das ist eine Sache der Gewalt. Und Gewalt gibt es ja in 100.000 verschiedenen Ausführungen. Und die Gewalt, was jetzt auch zunimmt hier in Europa, überall ist nicht nur diese Gewalt, Straßenkämpfe zwischen links und rechts und Anschläge, sondern die Gewalt der Rechten besonders und wächst noch mehr als natürlich andere gegen Frauen zum Beispiel, ja. Was machen die Frauen? Die können schlecht zurückschlagen, weil sie da körperlich immer unterlegen wären. Aber was da jetzt aufbricht also angefangen hat es ja mit Trump in den USA, dieser Anti-Frauen-Diskurs, dann Bolsonaro, überall Russland, Putin auch, ne? Und auf einmal, und jetzt hier in Spanien auch, und ich glaube, das hat auch mit Vox zu tun, mit dieser neuen rechtsextremen Partei, dass diese Gewalt offenbar wieder zunimmt. Ja? Und unterstützt wird die Sache natürlich also indirekt auch vom Vatikan, der genauso gegen diese Ideologia de Género ist, ja, und jetzt der Diskurs von denen ist einfach mit diesen Gesetzen, Gleichstellung von Mann und Frau und so weiter, dadurch wird die Gesellschaft in zwei Teile gespalten, nämlich in Männer und Frauen. So reden die daher und sagen dann, also diese Gewalt, das ist einmal auf der Straße, versuchte Vergewaltigungen und so, und auch im Zuhause, in der Familie, sagen wir mal, das ist ja nur eine Spielart der Gewalt. Es gibt so viel Gewalt hier, da braucht man kein extra Gesetz für. Dann einfach glatte Lügen werden hier aufgetischt, wie zum Beispiel, es werden genauso viel Männer angegriffen von Frauen wie Frauen von Männern. Das sagen die einfach so, ja. Und die große Mehrheit der, wenn die Frauen dann ihre Männer denunzieren und anzeigen, ja, der Großteil dieser Anzeigen sind gefälscht, sind nicht wahr, stimmt nicht. Ne? Das machen die Frauen nur, um Vorteile rauszuschlagen. Ne? Diese Art von Gewalt ist überall auch am Ansteigen. Ja? Und wie schon Simone de Beauvoir gesagt hat, ne? Es braucht nur irgendeine ökonomische Krise, politische oder religiöse Krise, dann werden sofort unsere Rechte, die Rechte der Frauen wieder versucht zu demontieren. Und in diesem Sinne denke ich, dass der nächste 8. März, sind ja nur noch 2 Monate bis zum nächsten Internationalen Frauentag, könnte diese Bewegung, sagen wir, sehr viel dazu beitragen, um die Rechte auch wieder zurückzudrängen. So lange brauchen wir gar nicht zu warten. Morgen gibt es eine große Demo, morgen am 15. Januar. Eine Riesendemo, eine Protestaktion, die heißt Ningún Paso Atrás. Und es geht darum, mit der feministischen Frauenbewegung in Andalusien Solidarität zu zeigen. Es wird Demos in vielen spanischen Städten geben. Und hier in Barcelona geht es um 19 Uhr morgen Abend los an der Plaza San Jaume. Da gibt es eine Kundgebung, einen Aufzug von der Charcha Feminista, Ningún Paso Atrás. Und es geht darum, die Gerechtigkeit wiederherzustellen und den Faschisten, die jetzt versuchen, die Frauenrechte mit Geschrei erstmal niederzubrüllen, denen eine klare Antwort zu geben. So nicht, ihr lügt, ihr Rassisten, Klassizisten, Xenophobe und frauenfeindliche Machisten, ihr werdet mit euren Parolen nicht durchkommen. Der Hashtag ist Alerta Feminista und mehr als 70 Kollektive sind an den Protestaktionen beteiligt. Also, ich werde das später auch nochmal durchgeben in den Barcelona-Nachrichten. Morgen, Dienstag, 15. Januar, ab 19 Uhr, Plaza Sant Jaume, kommt alle, Männer und Frauen, zum Protest. Die Mutti sagte, wenn wir dann mal reich sind, dann sind wir vielleicht blind. Wenn wir dann mal reich sind, dann sind wir vielleicht blind. Aber ich, wenn ich dann mal reich bin, dann kauf ich mir die ganze Welt. Und da bist du sowieso dran. Drum bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Was soll ich mit der Wohnung? Was soll ich hier allein? Mit all den vielen Möbeln, die dir so ähnlich sind. Bist du denn so sicher? Kannst du wirklich ohne mich sein? Denn ich, wenn ich dann mal reich bin, dann kauf ich mir die ganze Welt. Und da bist du sowieso drin. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Dass du einen anderen hast, dass du einen anderen liebst, das kann ich ja verstehen. Natürlich tut's mir weh. Ich dachte mir, wir könnten 14 Tage oder wenn du willst uns 3 Wochen trennen, damit du klar siehst, damit du dir Zeit gibst. Doch ich, wenn ich dann mal reich bin, dann kauf ich mir die ganze Welt. Und da bist du sowieso drin. Drum bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Ach, kann der schöne Lieder schreiben. Niemandsland desitja a tots els oients un feliç any 2019. Niemandsland, un programa en alemany a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM i visca Barcelona! Tausend Sachen beunruhigen uns die letzten Tage. Es geht nicht nur um die Rechte der Frauen, die Rechte der Männer, die Rechte der Arbeiter. Es geht mittlerweile um die Rechte des Planeten, falls man das überhaupt so sagen kann. Hat der Planet ein Recht zu überleben? Wie radikal wird Brasilien regiert? Ich habe hier einen Artikel aus der Zeitung Der Stern vom 3. Januar. Da spricht Herr Christoph Wiechmann, der ist Stern Südamerika-Korrespondent, über den Bolsonaro-Faschismus. Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro, heißt es da, klopft gern radikale Sprüche. Wie radikal wird er regieren? Herr Wiechmann meint, er meint es ernst, vor allem was die Abholzung des Regenwaldes angeht. das wohl wichtigste Thema für den Rest der Welt. Bolsonaro will Umweltschutzgesetze abschaffen und die Industrialisierung im Amazonasgebiet vorantreiben. Sein Außenminister Ernesto Araujo bezeichnet all jene, die gegen den Klimawandel kämpfen, als Marxisten, die das Wachstum hemmen wollen. Was haben die 300 indigenen Völker zu befürchten? Antwort von Herrn Wichmann: Das Schlimmste. Sie baten die europäische Gemeinschaft jetzt um Hilfe gegen Bolsonaro. Erst vor wenigen Wochen verglich er sie wieder mit Tieren, die wie im Zoo leben. Was wird aus seinem groß angekündigten Kampf gegen die Korruption? Wichmann: Er ist selbst unter Druck. Sein Sohn Flavio, gerade zum Senator gewählt, ist in Erklärungsnot, weil auf dem Konto seines Fahrers große Überweisungen auftauchten. Einige dieser Beträge überwies er auf das Konto von Michelle Bolsonaro, der Ehefrau des neuen Präsidenten. Schafft Bolsonaro die Homo-Ehe ab? Das kann er nicht allein. Aber er bezeichnet sich als stolzer Homophob. Hat jede Menge radikale Christen in seinem Team. Viele homosexuelle Paare haben vor seinem Amtsantritt noch schnell geheiratet. So, falls da noch Zweifel waren, was das für eine Kategorie ist, dieser Ektoplasma-Freak ist halt ein Planetenmörder. Planetozida könnte man ihn nennen auf Spanisch. Wer rettet den Planeten vor diesen Faschisten? Das brasilianische Volk sollte aufstehen und wir senden von hier allen Leuten, die uns vielleicht jetzt in Rio de Janeiro und in Belo Horizonte hören, von hier aus dem Niemandsland, unsere solidarischen Grüße. Rechtsradikale Ideen werden uns die nächsten Tage wie ein Albtraum aus Institutionen entgegengeschleudert werden, oder? Hier ja. In Spanien. Ja, ja. Also mindestens aus Andalusien, da gab es ja Wahlen und jetzt ist also inzwischen klar, wie die neue Regierung aussehen wird. Die alte sozialistische Regierung da in Andalusien nach jahrzehntelanger Korruptionswirtschaft, die müssen gehen und ersetzt wird diese Regierung jetzt durch eine Koalition von Partido Popular plus Ciudadanos und denen würde es selber auch noch nicht reichen, um da reinzukommen, deshalb brauchen sie jetzt die Stimmen auch dieser neuen rechtsradikalen Partei Vox. Und so kommen die jetzt also an die Macht, um das mal so zu sagen. Also es gab dort keinen, was man hier nennt, den Cordon Sanitario. Also Cordon. Du hast Condon gesagt. Cordon. Bueno, los Condones también son Sanitarios. Gut, also keinen sanitären Gürtel um diese Nazi-Partei herum, keinerlei Kontaktscheue zwischen den anderen beiden rechten Parteien und denen. Also was ja in Frankreich funktioniert hat gegen die Frente Nacional von Le Pen, schon vom Vater Le Pen noch her, was in Deutschland auch funktioniert hat, ne? NPD oder AfD bis jetzt immer draußen vorzulassen, da haben die in Andalusien kein Problem, da die rechten Parteien. In Schweden haben sie es jetzt gerade auch nochmal vorgeführt, wie man das machen könnte, wenn man wollte. Da gab es ja Wahlen vor 4 Monaten und seither ganz schwierige Regierungsbildung wurde verhandelt. Aber jetzt ist klar, also da gibt es auch ungefähr 2 gleich starke Blöcke, die Sozialdemokraten und die Linken und die Grünen zusammen, die haben 144 Sitze. Und auf der andere Block, die Konservativen, Zentrum, Christdemokraten, Liberale, die haben zusammen 143 Sitze. Ja. Und dort haben die das dann aber abgelehnt, sich mit den rechten Ultras da zusammenzutun oder sich von denen ins Amt hieven zu lassen. Die haben nämlich 62 Sitze, also rechnerisch wäre das durchaus gegangen. Die nennen sich dort schwedische Demokraten. Und immerhin haben sie es jetzt nach 4 Monaten geschafft, dort einen Pakt zu machen zwischen den zwei Blöcken. Und die Rechten wollen also jetzt eine sozialistische Regierung dort tolerieren. Und jetzt die Frage ist natürlich, deshalb ist es mit Andalusien so interessant, weil jeder weiß, dass der Ausgang dieser Wahlen Konsequenzen haben wird für Gesamtspanien, für die nächste Zentralregierung. Also hier gibt's die im Moment, allerdings nicht durch Wahlen, sondern durch ein Misstrauensvotum an die Regierung gekommen zwischen Sozialisten und Podemos. Und das große Problem ist, dass die eben seither keinen Haushaltsplan verabschieden konnten, weil es keine Mehrheit dafür gab. Und jetzt allerdings hat die Regierung den Haushaltsplan für dieses Jahr 2019 vorgelegt. Und die große Frage ist jetzt, kommt er durch oder nicht? Also da gibt's gute, wenn auch kleine Verbesserungen dabei. Vaterschaftsurlaub wird auf 8 Wochen raufgesetzt. Der Kampf gegen diese Violencia de Género, da gibt's mehr Geld dafür. Dann gegen Kontamination, Umweltschutz, Kampf gegen den Klimawandel auch wurde stark erhöht, das Budget. Die Renten sind vorläufig wenigstens garantiert für Kultur, Kino und so weiter, fast 10% mehr. Auf der anderen Seite, Verteidigungshaushalt wird auch erhöht, nur um 1,6%. Und auch der Stierkampf wird nicht etwa bekämpft, auch nicht gefördert von dieser neuen Regierung, sondern der Haushalt ist gleich geblieben zwischen 2018 und 2019. Casa del Rey, unsere Königsfamilie, die bekommen auch wieder 1,42% mehr. Und jetzt ist eben die Frage, kommt er durch oder nicht, dieser Haushaltsplan im Parlament. Die Rechten werden ganz klar dagegen stimmen. Und wer dafür stimmen wird, sind natürlich die Sozialisten selber und die Podemos-Partei. Reicht aber nicht. Und jetzt hängt sie eben wieder einmal ab von den Stimmen der katalanischen Nationalisten und der baskischen Nationalisten. Die Basken haben es klar, die werden das unterstützen, dafür stimmen. Die halten aber die Hand auf. Natürlich, ja, und die hier auch. Ne? Aber es gibt tatsächlich jetzt Anzeichen dafür, also dass sogar im Spektrum innerhalb dieses katalanischen Unabhängigkeitswahns, dass sich da so langsam der gesunde Menschenverstand durchsetzt. Also ERC hat schon mehr oder weniger klare Signale ausgesendet, dass sie dafür sind, sogar von der anderen Partei, nationalistischen Partei PDCAT, und dass sich bei denen, also dass bei denen im Kopf jetzt doch langsam klar wird, wenn sie das auch dagegen stimmen würden, gegen diesen Haushaltsplan, dann wird es neue Wahlen geben und dann wäre eben sehr wahrscheinlich in Madrid dann das gleiche Panorama wie in Andalusien. PP plus Ciudadanos plus Vox, die bin ich ganz sicher, da 10% kriegen werden, ohne auf Anhieb in ganz Spanien, wenn es zu Wahlen kommen soll. Übrigens, die entscheidende Abstimmung ist heute und die Frage ist, werden die sich nochmal ins Bein schießen? Die Separatisten, die haben sich ja schon ins rechte Bein, Knie ist schon alles kaputt, Augen haben sie sich auch schon ausgerissen. Aber die Frage ist, wird jetzt der Schuss ins nächste Knie passieren? Das heißt, werden die Separatisten hier, die katalanistischen Separatisten, gegen den Haushalt stimmen? Und dann haben wir den Salat, dann haben wir das Panorama, das niemand haben will. Und wollen kann. Ein großes Problem. Ja, ja. Gut, es hängt also sehr viel an dieser Abstimmung. Die kleine Schritte der Verbesserung über den Haushalt versucht zu realisieren, hier in Spanien. Für manche Leute wäre das eine kleine Erleichterung. Winter im Niemandsland. Es ist Montag, der 14. Januar 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Kiel, Rostock, Berlin. Die Bundesmarine soll nach Angaben ihres Inspekteurs Vizeadmiral Andreas Krause in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Wir brauchen mehr Schiffe und Luftfahrzeuge, um parallel Landes- und Bündnisverteidigung sowie internationales Krisenmanagement leisten zu können, zitiert die Nachrichtenagentur dpa am Sonntag den Offizier. Was er damit meint, internationales Krisenmanagement, hier ist der linken Fantasie Tür und Tor geöffnet. Es sei geplant, die Flotte bis 2031 um durchschnittlich ein Schiff pro Jahr zu verstärken. Rechnen wir mal nach, 19 bis 31, also 12 Schiffe. 12 große Fregatten oder Panzerkreuzer, das wäre dann eine stolze kleine Flotte. Derzeit verfügt die seit geraumer Zeit gerne Deutsche Marine genannte Teilstreitkraft laut Krause mit 46 Schiffen über die kleinste Flotte ihrer Geschichte. Ja, der Kaiser hatte mehr Schiffe. Scharnhorst war auch letztens Gedenktag. Umso wichtiger sei es, die laufenden und geplanten Rüstungsprojekte konsequent zu verfolgen. Die Steigerung des Verteidigungshaushalts in diesem Jahr um etwa 12% auf mehr als 43 Milliarden Euro sei ein sichtbares Zeichen. Thema Trumpland. Kein Ende bei Shutdown in Sicht. Washington. Im festgefahrenen Streit um den US-Haushalt ist keine Lösung in Sicht. US-Präsident Donald Trump sagte am Wochenende in einem Interview des Senders Fox News, er wisse nicht, ob er sich mit den Demokraten einigen könne. Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte ist inzwischen der längste in der Geschichte der USA. Am Samstag brachen Trump und der Kongress den bisherigen Rekord des 21 Tage währenden Shutdowns von 1995-96. In einer neuen Umfrage gab es eine Mehrheit, Trump und den Republikanern die Schuld an der Situation nicht den Demokraten zuzuschieben. Grund für die Haushaltssperre ist der Streit zwischen Trump und den Demokraten über den vom Präsidenten geforderten Bau einer Mauer an der US-Südgrenze zu Mexiko. In dem Interview forderte Trump die Demokraten erneut auf, ihm das Geld für das Bauwerk zu geben. The Wall. Are you ready? We will build a great wall along the southern border. We will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Bilbao oder Bilbo, wie die Taz auch so schön immer schreibt. Die schreibt mittlerweile Bilbo, die benutzen den baskischen Namen für Bilbao. Im Baskenland haben erneut zehntausende Demonstranten die Verlegung der über ganz Spanien verteilten ETA-Häftlinge in Gefängnisse nahe ihrer Heimat gefordert. In Bilbo, spanisch Bilbao, beteiligten sich am Samstag nach Angaben der Veranstalter rund 76.000 Menschen an einer Demonstration für die inhaftierten früheren Mitglieder der baskischen Untergrundorganisation. Auch Forderungen nach einer Amnestie für die ETA-Häftlinge wurden bei den Protesten laut. Unter der früheren konservativen spanischen Regierung wurden ETA-Häftlinge weit vom Baskenland entfernt inhaftiert. Der seit Juni amtierende sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez will diese Praxis beenden. Ja, dann gibt es wieder die Schlagzeilen in der rechten Presse. Sánchez verkauft das Land an ETA. Sánchez verkauft Spanien an die Separatisten und so weiter und so weiter. Werfen wir mal einen Blick auf die deutsche Nachrichtenseite Tagesschau in 100 Sekunden. Mal gucken, was die aktuellen Nachrichten vom Tage sind, die wir danach vielleicht ein bisschen kommentieren. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Lawinenabgänge in Bayern. Dabei wurde auch ein Berghotel in Balderschwang im Oberallgäu getroffen. Verletzt wurde offenbar niemand. In dem Skiort sitzen etwa 1300 Menschen fest. Innenminister Seehofer will sich heute vor Ort über die Lage in den Bayerischen Alpen informieren. Danziger Bürgermeister schwebt nach Attentat in Lebensgefahr. Ein Mann hatte während einer Benefizveranstaltung auf Pavel Adamowitsch eingestochen. Der Angreifer wurde überwältigt. Laut Polizei ist der 27-Jährige vorbestraft. Offenbar handelte es sich um einen Racheakt. Weitere Warnstreiks des Sicherheitspersonals an Flughäfen für morgen angekündigt. Betroffen sind Frankfurt am Main, Leipzig, Halle, Dresden, Erfurt, München, Hamburg, Hannover und Bremen. Die Gewerkschaft Verdi fordert für das Sicherheitspersonal bundesweit einheitlich 20 Euro Stundenlohn. Trump warnt Ankara vor Offensive gegen Kurden in Syrien. Die Türkei werde wirtschaftlich zerstört werden, wenn sie die Kurden angreife, schrieb der US-Präsident auf Twitter. Nähere Angaben machte er nicht. Die Kurden forderte Trump auf, die Türkei nicht zu provozieren. Frankreichs Präsident Macron ruft zu Bürgerdialog auf. Angesichts der Proteste der sogenannten Gelbwesten will die französische Regierung mit einer nationalen Debatte die Krise entschärfen. Einzelheiten sollen heute bekannt gegeben werden. Seit November gehen Zehntausende Franzosen gegen Macrons Politik auf die Straße. Das Wetter. Heute wechselhaft mit Regen und Schneeschauern. Am Alpenrand starker Schneefall. Zum Teil noch sehr windig. Höchstwerte minus 1 bis plus 8 Grad. Vielen Dank an die ARD von hier aus, vom Niemandsland. Dankeschön. Schöner Überblick. Machen wir weiter mit unseren Nachrichten. Kerpen. Umweltschützer haben Widerstand gegen die geplante neue Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst angekündigt. Bei der vorausgegangenen Räumung in dem Wald am Braunkohletagebau Hambach in Nordrhein-Westfalen seien viele Bäume gefällt und dem Wald großer Schaden zugefügt worden, teilte die Sprecherin der Aktion Unterholz, Anna Schönberg, am Mittwoch mit. Wir planen daher erneut Aktionen des zivilen Ungehorsams, um das Vorhaben zu unterbinden, kündigte sie an. Berlin. Es gibt einen Kabinettbeschluss für sogenannte starke Familien. Die Bundesregierung hat am Mittwoch in Berlin einen Entwurf für das starke Familiengesetz beschlossen. Dieser sieht vor allem eine Erhöhung des Kinderzuschlags sowie Änderungen beim Bildungs- und Teilhabepaket vor. Der Kinderzuschlag, der verhindern soll, dass Familien allein wegen ihrer Kinder auf Hartz IV angewiesen sind, soll zum 1. Juli 2019 um 15 Euro auf dann 185 Euro pro Kind und Monat steigen. Zugleich werden Einkünfte des Kindes, zum Beispiel Unterhaltszahlungen, weniger stark berücksichtigt. Leistungen des Schulstarterpakets sollen ab August 2019 um 50 Euro auf 150 Euro im Jahr angehoben werden. Trump fordert in Rede Geld für die Grenzmauer. Washington. US-Präsident Donald Trump hat die Lage an der Grenze zu Mexiko als Krise bezeichnet und erneut Geld für den Bau einer Mauer zu dem südlichen Nachbarland verlangt. In einer Rede an die Nation am Dienstagabend, wir hatten gerade eine andere Nachricht gebracht über den Shutdown, forderte Trump die oppositionelle Demokratische Partei dazu auf, ihre Blockade im Kongress gegen die Finanzierung der Sperranlage zu beenden. Der Streit um die Grenzmauer ist der Grund des Shutdowns, der, wie gesagt, seit über 21 Tagen vielen US-Bundesbehörden keine Gelder mehr zur Verfügung stellt. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, und ihr Parteikollege Charles Schumer warfen Trump vor, eine Krisensituation heraufzubeschwören. Vieles, was der US-Präsident in seiner Rede gesagt habe, sei voller Fehlinformationen und sogar Bosheit gewesen, sagte Pelosi. They don't know it yet, but they're going to pay for the wall. And they're great people and great leaders, but they're going to pay for the wall on day one. Black Jesus. Mehr als 1 Million Katholiken sind am Mittwoch in einer der größten religiösen Prozessionen der Welt barfuß durch die philippinische Hauptstadt Manila gezogen. Dabei wird alljährlich am 9. Januar eine schwarze Jesusfigur durch die Straßen getragen, der sogenannte schwarze Nazarener, der Black Jesus. Viele Gläubige versuchten, die Statue zu berühren oder auch zu küssen. Die hölzerne Jesusfigur soll 1606 durch Missionare von Mexiko nach Manila gebracht worden sein. Obwohl das entsprechende Schiff in Flammen aufging, soll die verkohlte Figur den Brand überstanden haben. Daher eben der Black Jesus. Wer erinnert sich noch an die gefälschten Hitler-Tagebücher? Das Magazin Stern startete am 10. vor 4 Tagen einen 10-teiligen Podcast zum Presseskandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher. Wie der Verlag Gruner und Jahr am Mittwoch in Hamburg mitteilte, geht es insbesondere um die Beziehung zwischen dem Fälscher Konrad Kujau und dem damaligen Sternreporter Gerd Heidemann. Der Stern hatte 1983 über den angeblichen Fund der Hitler-Tagebücher berichtet, die sich wenige Tage nach der Veröffentlichung als Fälschung herausstellten. Für den Podcast Faking Hitler habe die Redaktion unter anderem viele Stunden Tonbandaufnahmen mit Telefongesprächen zwischen den beiden Männern aus Heidemanns Privatarchiv ausgewertet, so der Verlag. Brexit haben wir noch gar nicht so gesagt. Ja, haben wir noch nichts dazu gesagt, aber müssen wir was sagen, weil morgen ist wieder ein wichtiger Tag. Wann hat die Europäische Union nach jahrelanger Aufwärtsbewegung angefangen zu kriseln, um nicht zu sagen, wieder abzubröckeln, einmal Griechenland und danach ganz massives Signal aus Großbritannien, Referendum, wie lange ist das jetzt her? Schon über 2 Jahre, ne? Wo dann bei dem Referendum rauskam, wir wollen raus aus der EU. Jetzt raus, ja, aber wie? Und seither gibt's da Verhandlungen zwischen der Regierung in Großbritannien und der Europäischen Union, die Bedingungen. Und da haben sie es jetzt vor kurzem geschafft, was auszuhandeln, unterschrieben von beiden Seiten, aber die May muss die Sache jetzt noch ratifizieren lassen im Parlament in London und das wird morgen stattfinden. Es ist also völlig unklar, wie das ausgeht, ne? Obwohl eigentlich sehr wenige Leute glauben, dass die May da Erfolg hat, dass sie dafür eine Mehrheit kriegt. Also nicht nur die Leute werden dagegen stimmen, die sowieso Brexit-Gegner sind, sondern auch innerhalb von ihrer eigenen Partei, den Tories, da gibt's auch sehr viele Gegner, die Sache durchzuwinken. Warum? Weil denen ist das einfach zu schlappschwänzig, was sie da ausgehandelt hat. Sie hätte zu viele Konzessionen gemacht. Jetzt, wenn es keine Mehrheit gibt, wie sieht das Panorama da aus? Dann gibt es eben einen Austritt ohne jeglichen Vertrag. Und auch dann wenn, also das würde heißen, dass ab 28. März Zölle erhoben werden bei Ein- und Ausfuhr von irgendwelchen Produkten. Und wenn das durchgehen würde, dann wird es immerhin noch eine, morgen bei der Abstimmung, dann wird es immerhin noch eine Übergangsphase geben bis Ende, bis mindestens Ende 2020. Ja. Und gut, sonst jetzt, wenn das passieren würde, also der harte, brutale, direkte Ausstieg am 28. März ohne Übereinkunft, das wäre deshalb ein Problem, weil da niemand drauf vorbereitet ist. Ja? Also die Industrie, besonders in England, die gehen jetzt schon her und tun oder sind schon in den letzten Wochen und Monaten hergegangen, Teile, Ersatzteile zu horten. Ja? Investitionen werden nicht getätigt, bevor man nicht weiß, wie es weitergeht. Jobs werden verlagert. Ne? Und die verkaufen, exportieren eben sehr viel ins Ausland und brauchen auch wieder viele Zulieferteile, ne? Aus Europa zum Beispiel. Und mieten jetzt wie wahnsinnige Lagerplätze an, für den Fall aller Fälle. Das würde auch heißen, dass dann eben die Zollkontrollen wieder eingeführt werden. Die Häfen sind überhaupt nicht dafür vorbereitet. Dann Schiffe in der Warteschlange und in Dover zum Beispiel, in diesem Fährhafen da, die tun pro Tag bis zu 10.000 Lastwagen abfertigen von den Schiffen Calais, Dünkirchen und so weiter. Und wenn zum Beispiel jetzt die Zollformalitäten bei jedem Lastwagen nur sich um 2 Minuten verlängern würden, das würde bedeuten, dass es einen Dauerstau gibt von 30 Kilometern auf den Straßen. Ne? Die Industrie, bei der Industrie, besonders die Autoindustrie betroffen, die liefern 80% der Produktion von ihren Fahrzeugen ins Ausland. In der Opel Astra zum Beispiel, in Deutschland sehr beliebtes Modell, da würden sofort 10% Zölle fällig werden. Aston Martin, die überlegen sich schon dann die Ersatzteile, die sie brauchen, einzufliegen, wenn das bei den Häfen nicht mehr funktioniert, weil es dort Chaos gibt. BMW hat ja seine Marke Mini, dort in Oxford wird die hergestellt. Und also alles das würde da zusammenkommen. Und wegen diesem Panorama haben sich jetzt die Investitionen im letzten Halbjahr schon halbiert. Ja. Und wer noch am besten aufgestellt ist, ist natürlich wie immer die Finanzbranche. Ne? Also die Banken und die Versicherungen, die sind schon seit längerem hergegangen und haben jetzt auf dem Kontinent, auf dem Festland Büros eröffnet. Dann könnten sie also bei einem ungeregelten Brexit auch von dort aus weiterhin ihre Geschäfte machen. Und die haben es auch einfach, die handeln ja nicht mit Waren, das heißt, die müssen nichts verpacken, verschiffen, genau. Die müssen nichts einführen, die zahlen keine Steuern, die drücken auf den Knopf und das Geld ist auf einem anderen Konto in einem anderen Land. Das ist also für die Zucker, Wasser auf ihre Mühlen. Also genau, die Finanzbranche, bei denen würden nur 1% von ihren 750.000 Angestellten verlieren. Die Jobs müssten dann reduziert werden, aber eben nur um 1%. Weitere Themen in den heutigen Katastrophen, im heutigen Niemandsland, am heutigen Montag, hier live von der Plaza Real an diesem 14. Januar 2019. Es ist mittlerweile 22 Minuten nach 14 Uhr. Das Wetter, ein heller, leicht diesiger Tag. Temperaturen so um die 11 Grad. Das heißt, ein schlapper Winter. Thema Abschiebungen. Die Innenexperten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion arbeiten an einem Katalog von Maßnahmen, mit denen straffällig gewordene Ausländer schneller ausgewiesen und abgeschoben werden können. So schlägt ein gewisser Herr Armin Schuster, CDU-Obmann, im Innenausschuss vor, eine Ausweisung schon dann zu ermöglichen, wenn ein Ausländer zu mindestens 6 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden ist. Bislang liegt die Schwelle bei 2 Jahren oder im Fall bestimmter Straftaten bei 1 Jahr. Es soll zudem leichter möglich sein, einen Flüchtling abzuschieben, selbst wenn über seinen Asylantrag noch nicht entschieden wurde. Auch Beamte im Innenministerium arbeiten an Gesetzesänderungen. Nachdem am vergangenen Wochenende Flüchtlinge in Amberg offenbar Passanten angegriffen hatten, forderte Innenminister Horst Seehofer von der CSU, dass Asylbewerber das Land verlassen müssten, wenn sie Gewalttaten verübt haben. Für Schuster kam der Vorstoß nicht überraschend. Die Vorfälle hat er dafür aber nicht gebraucht und sie sind auch nicht der richtige Anlass, sagt er. Jugendliche Asylbewerber, die betrunken herumprügeln, müssen bestraft werden. Aber es sind nicht die Fälle, die mir am meisten Sorgen bereiten. Jeden Tag werden weltweit 6.000 Mädchen und Frauen beschnitten. Eine junge Kenianerin vom Volk der Maasai kämpft gegen die Genitalverstümmelung. Ihre wichtigsten Verbündeten sind unter anderem natürlich auch Männer. Es gibt im Spiegel von der vergangenen Woche einen langen Bericht über dieses Thema. Und ich zitiere einmal die schrecklichen Einzelheiten, damit wir wissen, worum es geht. Mindestens 200 Millionen Mädchen und Frauen weltweit, vor allem in Afrika, so schreibt es UNICEF, sind durch eine Genitalbeschneidung verstümmelt. 6.000 kommen geschätzt jeden Tag neu dazu, noch immer. In Kenia gibt es seit dem Jahr 2011 ein Gesetz gegen die Beschneidung von Frauen, aber noch immer ist 1 von 5 Mädchen beschnitten. Laut einer kenianischen Studie trifft es 94% der Somali im Land, 84% der Kisii und 78% der Maasai. Wer daran etwas ändern möchte, muss hartnäckig sein, geduldig und klug. Es hilft auch, selbst Maasai zu sein. Die Frau, die eben mit Wagen und Fahrer vorgefahren ist und nun im Türrahmen von Klassenzimmer Nummer 3 lehnt, ist Maasai. Es handelt sich um Nais Nelatani Lengete. Die ist 28 Jahre alt, ist mit dafür verantwortlich, dass diesen Kindern hier Wissen präsentiert wird, das ihr Leben verändern wird. Für das Time Magazin wurde sie 2018 einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Für die BBC eine der 3 inspirierendsten Persönlichkeiten. Sie hat gerade einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben bei Amref Health Africa, einer afrikanischen Gesundheitsorganisation, als NFGM Global Advisor, als Beraterin mit nur einer Botschaft. Beendet FGM, beendet Female Genital Mutilation. Hört auf, die Frauen zu verstümmeln. Ein neuer Krisenherd wird vorbereitet. Die Waffenindustrie hat einen neuen Markt entdeckt. Es handelt sich um den Kosovo. Mit westlicher Unterstützung will sich das Land, dieser Failed State, der von einer Verbrecherbande regiert wird, eine eigene Armee zulegen. Ein gefährlicher Schritt. Das Kosovo will eine eigene Streitmacht aufbauen, trotz deutlicher Warnungen, nicht zuletzt von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Auch völkerrechtlich ist dieser Vorstoß mehr als gewagt. 89 Staaten weltweit, darunter EU-Mitglieder wie Spanien, Griechenland und Rumänien, erkennen das Kosovo bis heute nicht an. Die UNO-Resolution 1244 von 1999 führt die mehrheitlich von ethnischen Albanern besiedelte Provinz als Teil Serbiens an, von dem sie sich 2008 einseitig lossagte. Es wird den Katalanisten nicht gefallen. Die wollen nämlich auch eine eigene Armee, aber gut, bleiben wir im Kosovo. Die kosovarischen Sicherheitskräfte sind bisher vorwiegend im Katastrophenschutz eingesetzt. Künftig sollen sie mit amerikanischer Hilfe aufgerüstet werden. Das heißt, ordentlich Waffen kaufen, es kommen Berater ins Land und die werden gedrillt und über den Hof gescheucht, zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. US-Präsident Donald Trump findet das vernünftig und er bekommt dafür Beifall von den ehemaligen Freischärlerführern. Achtung, Das sind ausgemachte Halunken, ein gewisser Hachim Tachi und Ramush Haradanaj, heute Präsident und Premier des Kosovo. Haradanaj war vom UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag der Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt worden. Führer dieses Gesindels haben auch von gefangenen Serben die Organe verkauft auf einem illegalen Organhandelmarkt. So viel sei zu diesen Leuten gesagt, mit was für einem Kaliber wir es da zu tun haben. Dieser Mann wurde aber 2012, Achtung, aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der hatte gute Freunde in der Kommission und beim US-Geheimdienst. Der Bundesnachrichtendienst bezeichnete ihn in einer Analyse als Spinne im Netz eines Clans von Waffen- und Drogenschmugglern. Die müssen es ja wissen. Trotzdem genießen die Kosovo-Regierenden weiter europäische Rückendeckung und auch die Sympathie der deutschen Kanzlerin Angie Merkel. Kosovo ist gut, wir müssen uns jetzt mit denen zusammensetzen an einen Tisch und reden. Blablabla. Bla bla. Doch Angela Merkels Tendenz, im Windschatten der USA auf die kosovarische Karte zu setzen, ist sehr heikel. Am 7. Januar will Russlands Präsident Wladimir Putin nach Belgrad reisen. Es ist sein drittes Treffen mit dem serbischen Staatsoberhaupt Aleksandar Vučić innerhalb von 8 Monaten. Inzwischen bezeichnet Belgrad eine militärische Intervention, Achtung, als eine der möglichen Optionen. Das heißt, Belgrad wird in den Kosovo einmarschieren, wenn die sich bewaffnen. Dies sollte den Kosovo-Lobbyisten in Washington und Berlin als Warnung dienen. Auf dem Balkan können schon kleinste Eingriffe viel Schaden anrichten. Denken wir an den Ersten Weltkrieg. Ja, ist gar nicht so weit hergeholt, weil wenn man innenpolitische Probleme haben, wie jetzt gerade der da in Serbien, da gibt es jetzt auch schon so ein bisschen wie die Gelbwesten in Frankreich, schon seit mehreren Wochen heftige und große Demonstrationen der Opposition gegen ihn, und in so einem Kontext da geht man dann schon ganz gerne mal wieder ein kleines außenpolitisches Abenteuer ein, ja? Ja, und die Russen werden sich nicht noch eine Armee da in den Balkan setzen lassen. Eine, sagen wir mal, slawenfeindliche Armee. Es gibt ja hier auch gewisse Ethno-Denkkategorien, in denen die politischen Führer denken. Slawen, Germanen, Romanen und so weiter. Das Foto, das erste Panoramafoto von der sogenannten verborgenen Seite des Mondes, ist jetzt aufgetaucht. Es ist wirklich ein unglaubliches Foto. Ich habe es mir länger angeguckt und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich bin überwältigt. Dieses Foto hat eine Botschaft an die ganze Welt, an uns vielleicht auch. Warum sagen wir denn die dunkle Seite des Mondes? Weißt du das? The dark side of the moon. Ja, natürlich. Weil da nie die Sonne scheint, oder was? Weil man da mit direktem Auge nicht hingucken kann. Eben. Aber nicht, weil da die Sonne nicht scheint, sondern die dunkle Seite des Mondes gibt es nicht. Die Sonne erreicht auf dem Mond jedes Kraterchen von allen Seiten. Dunkel ist hier eine Chiffre für unbekannt. Wir sollten also korrekter sagen, die unbekannte Seite des Mondes, weil von der Erde abgewandt. Luna Incognita. Wie gesagt, am Donnerstag ist dort erstmals eine Sonde gelandet, am Donnerstag vergangener Woche. Die chinesischen Forscher, die Chang'e 4 steuerten, erhoffen sich Einblick in die Urzeit unseres Sonnensystems. Dort im Funkschatten können Radioteleskope noch tiefer ins Universum hineinlauschen. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Kommen wir also zu den Nachrichten im Niemandsland, den BCN-Nachrichten vom heutigen 14. Januar 2019. Das Thema Top Manta ist nach wie vor ein Dauerbrenner bei den Colau-Gegnern. Wieder erschienen am Dienstag alle großen Tageszeitungen in ihrer Katalonien-Ausgabe mit Fotos, auf denen die von illegalen Markenartikeln verstopften Bürgersteige im Zentrum von Barcelona zu sehen sind. Für die Einheimischen ein schon gewohnter Anblick. Illegaler Straßenverkauf in Barcelona sei zur festen Einrichtung geworden, titelte El Periódico de Catalunya am Dienstag. In den Fokus war die letzten Wochen besonders die große U-Bahn-Station Plaza Catalunya geraten. Wenn man da runtergeht durch die U-Bahn-Eingänge, gibt es eine riesige Halle. Dort herrscht an den meisten Tagen der Woche ein unglaubliches Panorama an ausgebreiteten Waren. Für die Passanten bleibt oft kaum Platz, um zu ihren Zügen zu eilen. Nachdem die Transportgesellschaft Barcelonas TMEB, Verantwortliche aus dem Rathaus und die Mossos d'Esquadra einen Einsatzplan für die Weihnachtstage festgelegt hatten und den Zustrom der Manteros und der Banden, ist nun wieder der alte Bazarrummel präsent. Rathaus und katalanische Landesregierung, Govern, schieben sich bei diesen, wie anderen Themen, natürlich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, gegenseitig die Schuld zu. Das Rathaus Ada Colau lässt verlauten, dass der Top-Manta-Verkauf ein komplexes Problem darstellt, das polizeilich mit verhältnismäßigen Mitteln angegangen werden muss und nur in Zusammenarbeit mit den Mossos d'Esquadra und der katalanischen Landesregierung gelöst werden könne. Die rechten Parteien hingegen fordern harte Hand im Umgang mit dem illegalen Straßenverkauf und bezichtigen die Bürgermeisterin der Permissivität, das heißt Duldung eines Verbrechens, so nennen die das, der afrikanischen Manteros. Colaus Schützlinge, ja, das sind Colaus Schützlinge, sagen die Rechten. Die schützt die Mafia, die schützt die Illegalen und so weiter. Etwa 100 Manteros aus dem Senegal haben dank eines Sofortprogramms des Rathauses allerdings eine Beschäftigung sowie eine Ausbildung bekommen. Doch reichen die Mittel natürlich nicht für alle. Das heißt, um dem Problem Herr zu werden, müsste man sozial arbeiten. Und da hapert's. Übrigens, heute hat wieder dieser fürchterliche Manuel Valls, heute Morgen in den Nachrichten auf RAC-U, Radio Catalunya, gesagt, wenn er im Rathaus sitzt, dann werden die Manteros sofort verschwinden von den Straßen. Ja, so sieht's mittlerweile aus. Eine Protestaktion, ich hatte vorhin schon gesagt, am Dienstag, am morgigen Dienstag, dem 15. Januar, wird es eine Protestaktion zur Unterstützung der andalusischen Frauen geben. 19 Uhr, Platz Plaza San Jaume. Es geht um die Parole Ningún Paso Atrás. Kein Schritt zurück. Es ruft auf die Charcha Feminista, Ningún Paso Atrás, kein Schritt zurück auf dem Weg zu Wohlstand, Wohlsein und Gerechtigkeit für alle, nicht nur für die Frauen. Das sagen die Frauen zu diesem Thema. Und ich rufe von hier aus auf, hinzukommen und sich der Demo anzuschließen, beziehungsweise dem Protest. Ja, da gibt's in diesem Zusammenhang noch was Interessantes. Das beginnt diese Woche auch zum Thema Gewalt gegen Frauen. Also jetzt heute haben wir den 14. Januar, das neue Jahr ist gerade mal 2 Wochen alt und schon haben wir wieder 2 tote Frauen umgebracht von ihren Männern oder Ex-Männern oder Novios und so weiter. Vielleicht sind sogar 3, weil jetzt haben sie gerade in Lanzarote einen Ehemann festgenommen, dessen Frau seit 2 Wochen total verschwunden ist. Gut, vor diesem Hintergrund gibt es hier im Poblesec ein Ateneo und die machen da eine interessante Veranstaltung. Das heißt, Ateneo Rebel ist im Poblesec in der Calle von Honrada Nummer 32, also da kommt man hin mit der, entweder mit der Linie 1 Plaza España oder Metro oder mit der Linie 3 Poblesec. Und was machen die da? Eine Werkstatt zur Selbstverteidigung. Frauenselbstverteidigung wird organisiert von Feministinnen. Und was die Frauen da dann lernen können, ist also, die sind dann nicht Karate oder Taekwondo oder Kung Fu Spezialistinnen, sondern man lernt da einfach bestimmte Techniken, um zum Beispiel Faustschläge abzuwehren, Messerstiche abzuwehren und einfach den Angreifer außer Gefecht zu setzen. Und das sind geplant erstmal 4 Wochen lang soll das gehen. Anfang am 26. Januar, Samstag ist das. Dann geht es weiter, 9. Februar, 22. Februar, 9. März. Kostet allerdings 20 Euro, aber ich glaube, das wäre gut angelegtes Geld. Und anmelden kann man sich da per Mail an folgende Adresse. Das heißt Ateneu Rebel Poblasek, alles zusammen, Ateneu Rebel Poblasek @gmail.com. Thema Reiselust. 120.000 Euro hat Kataloniens Präsident Quim Torra für Reisen ins Ausland ausgegeben, wie die Cadena Ser Catalunya ermittelt hat. 120.000 Euro seit dem 14. Mai 2018. Das sind mal gerade etwas über 6 Monate. Den größten Teil davon für Reisen nach Brüssel, um den Justizflüchtling Carles Puigdemont zu besuchen. Puigdemont wird von der spanischen Justiz der Rebellion und Verschwendung von Steuergeldern angeklagt. Die Separatistenparteien ERC und PDCAT rechtfertigen die enorme Ausgabe von Steuergeldern mit dem Argument, es geschehe in einer Ausnahmesituation. Die Opposition ist natürlich empört. Miquel Iceta von der PSC, den katalanischen Sozialisten, erklärte, dass es sich bei dem Treffen von Torra mit Puigdemont um phantasmagorische Besprechungen handle, mit denen man versuche, die Fiktion einer sogenannten Exilregierung einer fiktiven katalanischen Republik aufrechtzuerhalten. Barcelona en Comú erklärte durch ihren Sprecher Joan Mena, es darf nicht sein, dass ein Präsident, der in Katalonien überhaupt nicht richtig regiert, so viel Geld für internationale Reisen ausgibt, deren Zweck und Ziel vollkommen unklar sind. Thema Korruption. Oriol Pujol. Ein Sohn aus dem berüchtigten Jordi Pujol-Clan, Ex-Präsident Kataloniens, muss nun doch wieder ins Gefängnis, um wegen dem Korruptionsskandal ITV seine Haftstrafe abzusitzen. 2,5 Jahre waren zuerst in eine Art Sozialdienstleistungstage umgewandelt worden. Der hätte also Sozialdienst leisten müssen, so Altenpflege und sowas. Doch nun hat das Landesgericht entschieden, Oriol Pujol muss in den Knast. Die Delikte Vorteilsnahme im Amt, Begünstigung, Nötigung und Urkundenfälschung seien zu schwerwiegend. Weitere Verfahren gegen den Pujol-Clan sind noch anhängig. Pujol-Papa hat gegenüber den Finanzbehörden und der Justiz immer noch nicht enthüllen können, woher sein märchenhafter Reichtum von 70,4 Millionen Euro stammt. Das ist also alles noch justizanhängig. Ich kann das nur unterstützen, dass er jetzt wieder in den Knast muss. Also das würde ich keinem Alten im Altenheim zumuten wollen, dass der sich von diesem Typen betrauen lassen muss, oder? Würde ich auch sagen, der Knast ist der beste Ort. Vielleicht kann er da so alte Knackis betreuen. Das wäre vielleicht dann besser für ihn. So tätowierte Alte, die früher vielleicht seine Opfer waren noch, die geklaut haben, weil er ihnen durch seine fiesen Finanztricks die Wohnung abgeluchst hat. Okay, Brandgefahr. Die Feuerwehr der Generalitat de Catalunya ist unzureichend ausgerüstet. Das weiß seit Jahren jeder. Aber nun gibt's wieder Proteste. Die Gewerkschaften UGT, CCO, CATAC und CSEIF erklärten, der Mangel an Ausrüstung und Personal bei der katalanischen Feuerwehr sei alarmierend. Es fehle an allem. Schläuche zum Beispiel, Löschwagen, Helme, Äxte, Rammböcke, um die Türen in einem brennenden Haus aufzuschlagen, das alles gibt es nicht oder ist in einem furchtbaren Zustand. Es fehle, wie gesagt, an allem. Im Moment gäbe es in Katalonien 2039 Feuerwehrleute der Generalitat. 25% weniger als vor 10 Jahren. Dabei sind die Waldbrände gestiegen, wobei man damals schon von unzureichenden Mitteln und Personal gesprochen habe. Bei Waldbränden fehlt es auch wiederum an allem. Funktionierende Walkie-Talkies gibt es nicht. Löschfahrzeuge fehlen, Ausrüstung der Männer und Frauen vor Ort. Hoch lebe die Republik. 20 Feuerwehrwachen haben entschieden, wegen Personalmangels schließen zu müssen. Die Feuerwehrsprecher forderten nach dem Großbrand in Badalona vor einigen Tagen die Anhörung des Conseiller Miguel Buch. Dieser Typ ist verantwortlich für die mangelnde Ausrüstung der Feuerwehr hier in Katalonien. Thema Kältewelle. Die Kältewelle brachte am Freitag Temperaturen bis zu minus 21 Grad in vielen Teilen Kataloniens. in einigen Provinzen, Girona zum Beispiel, 20 Grad minus, und wurde der Katastrophenalarmstufe Gelb und Orange ausgerufen. Dies allerdings wegen der Meeresstürme. Noch eine weitere Meldung, ein ewiges Thema hier in Barcelona, ist auch der sogenannte Terrassenstreit. 60.000 Arbeitsplätze und 5.349 Straßenterrassen existieren in Barcelona in dem Sektor Vergnügungsindustrie. Fun City. Nun geht der Streit erneut los. Wie viele Terrassen, Tische und Stühle eine Bar auf die Straße stellen darf, ohne Fußgänger und Anwohner zu behindern. In einem außergewöhnlichen Plenum bekam Ada Colau von der Opposition vorgehalten, das Rathaus würde dem Sektor Straßencafés und Bars zu viele Stühle wegnehmen. Gegen das Geschrei der Opposition aus Ciudadanos, PDCAT und Konsorten legte das Rathaus Zahlen auf den Tisch. Das Jahr 2018 würde mit 3.643 Terrassentischen allein im Bezirk Ciudad Bella 30 mehr als im Vorjahr einsetzen. Dass man andere Tische weggekürzt habe, sei dem Bedürfnis der Anwohner geschuldet, die auf ihren Bürgersteigen sich frei bewegen wollten. Gut. Auch wieder ein Thema, das im Wahlkampf jetzt auch wieder rausgeholt wird. Gewaltkriminalität. Letzte Woche war es eine 92-jährige Frau, die Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Wir hatten kurz darüber berichtet. Es wird immer grotesker. Diese Woche ist ein Baby von 2 Monaten das Opfer. Ein 21-Jähriger wurde am Freitag von der Polizei festgenommen. Er steht unter dem dringenden Verdacht, seinen 2 Monate alten Sohn verprügelt zu haben. Achtung, verprügelt zu haben. Das Baby hat verschiedene Verletzungen wie Knochenbruch, Prellungen. Das Jugendamt hat die Fürsorge des Babys übernommen. Thema Drogennot. Die Guardia Civil beschlagnahmte am Freitag vergangener Woche 2700 Kilo Marihuana. Achtung, eine fürchterliche Nachricht für alle Kiffer. Aber allerdings für die Kiffer in Holland und Großbritannien. Das Zeug war nämlich für den Export gedacht. Es handelt sich um die größte beschlagnahmte Menge an Marihuana in Spanien. 25 Personen wurden verhaftet. Pflanzungen in Calafell und Cabrera de Mar wurden zerstört. Der Stoff sollte, wie gesagt, nach Holland und Großbritannien geliefert werden. Ja, da wird jetzt nichts. Kiffer, jetzt müsst ihr das blöde Kraut da rauchen, was vielleicht aus der Karibik kommt. Ja, aber was passiert jetzt mit den beschlagnahmten Material? Das wird verbrannt. Ja, das wird angeblich verbrannt. Also das glaubt kein Schwein. Da wird, wenn überhaupt, bestimmt noch vorher was abgezwackt oder mindestens, wenn das verbrannt wird, dann von der Guardia Civil, da melden sich dann Hunderte von freiwilligen Guardia Civiles, um dabei zu sein und nochmal kräftig einzuatmen bei der Verbrennung. Ja, manchmal wird das auch zu medizinischen Zwecken an die Pharmakonzerne verkauft, um irgendwelche Schmerzmittel und so weiter zu produzieren. Wie dem auch sei. Letztes Thema, sexuelle Gewalt. 21% der sexuellen Gewalt und Aggressionshandlungen gegen Frauen werden laut Angaben des Rathauses aufgrund der Umfrage machistische Gewalt in öffentlichen Verkehrsmitteln begangen. Ab und sperrt ihn ein. Ich rief Familie an und sagte, was sie für ihn machen kann. Ich sagte, 10.000 Mark müssten langen, solange halte ich ihren Mann gefangen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Unser Leben lang haben wir nichts verbrochen, sind bei Ämtern und Chefs in den Arsch gekrochen. Man wendet sich ab von uns, was mich nicht wundert, denn wir sehen aus wie Kranke aus dem letzten Jahrhundert. Wir sind es leid, uns zu schämen für unsere Fressen, wenn wir auf die Straße gehen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich bin nicht böse geboren, wollt nur neue Zähne für mein Bruder und mich. Nur neue Zähne für mein Bruder und mich. Nur neue Zähne für mein Bruder und mich. Mein Bruder und ich, wir haben viel zu ertragen. Keine Zähne im Maul und Geschwür im Magen. Wir wollten den Mann nicht verletzen. Wir brauchen das Geld, um unsere Zähne zu ersetzen. Ich habe dem Mann nur einen Schlag verpasst. Danach war er im Keller mein Gast. Ich möchte jetzt meinen Ja, da muss man doch Verständnis haben. Sie wollte nur neue Zähne für ihren Bruder und sie. Kein Hass auf die Reichen. Man will ihnen nur ein bisschen gleichen. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda. Es ist kurz vor 15 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Kino. Ich habe übrigens am Wochenende den Film gesehen, den du letzte Woche gesehen hast, Cold War. Und ich bin begeistert. Der Film hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Film, den ich wirklich vehement empfehle. Es ist ein Kunstwerk, das man sich ansehen muss. Und die Botschaft ist natürlich leider sehr traurig, aber es handelt eben aus einer traurigen und schrecklichen Epoche. Ein anderen Film, den ich mir angeguckt habe, heißt Los Últimos de Filipinas. 1898, die letzten auf den Philippinen. Es handelt sich hier um ein spanisches Historiendrama aus dem Jahr 2016. Der Film erzählt von einer Abteilung spanischer Soldaten, die 337 Tage in der philippinischen Stadt Baler belagert wurden. Der Film wurde bei der 31. Austragung des Goya-Filmpreises 9-mal nominiert und gewann in der Rubrik Bestes Kostümdesign. Das ist natürlich dann leider eine vernichtende Prämierung. Wenn man für so einen historischen Film nur bestes Kostümdesign bekommt, heißt das, der Film hat irgendwie nicht überzeugt. Ich sage kurz etwas zur Handlung und dann mache ich selber eine kleine Kritik. Also 1896 bricht die philippinische Revolution aus, die nach über 300-jähriger spanischer Besetzung die Kolonialmacht abzuschütteln versucht. Die philippinische Revolution dauerte bis 1898. Es war ein bewaffneter Konflikt zwischen den Katipunan, einer geheimen Organisation, die die Unabhängigkeit der Philippinen von Spanien anstrebt, und der spanischen Kolonialmacht. Nachdem also die kleine spanische Garnison in der Küstenstadt Baler von Katipunanen vernichtet wurde, wird 1898 eine 50 Mann starke Truppe ausgesandt, um Recht und Ordnung wiederherzustellen. Nachdem die kleine Einheit sich in dem einzigen aus Stein gebauten Gebäude der Kirche eingerichtet hat, beginnt am 1. Juni 1898 die Belagerung durch 800 philippinische Soldaten. Abgeschnitten von jeglicher Kommunikation und Versorgung wird die Situation für die Eingeschlossenen immer dramatischer. La primera vez que oí hablar de Valer tenía 20 años. Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios que odiaban España. ¿Es tu primera guerra? Pues ten cuidado porque envicia. ¿El qué envicia? Mata. Dein erster Krieg? Dann sei mal vorsichtig, sagt hier ein abgebrühter Offizier zu einem jungen Rekruten, der jetzt gerade eine Schießausbildung bekommt. Dann sei mal vorsichtig. Der Krieg tötet und vergiftet die Leute. Son muy jóvenes, muy inexpertos, muy torpes. Bienvenidos a Valer. Sind also blutjunge Burschen, die da hingeschickt werden. Die haben von Krieg und von Waffenausbildung noch gar keine Ahnung und treffen dann auf ein ganz kleines Trio von abgebrühten alten Offizieren, die in einem Widerstandsgeist, den kann man nur mit Nibelungentreue vergleichen, den Kampf bis zum Ende durchführen. Wie gesagt, die kleine Einheit hat sich also in dem Gebäude der Kirche eingerichtet und dann geht's los. 800 philippinische Soldaten. Als Spanien während des Spanisch-Amerikanischen Krieges die Herrschaft über die Philippinen verliert, sind die Soldaten vollständig auf sich angewiesen. Doch der Kommandant der Spanier, Leutnant Martin Cerezo, will nicht aufgeben und so hält die Belagerung für 337 Tage an. Vengo a transmitirle la orden para que entregue esta plaza. Das Kuriose ist an diesem Film, die Eingeschlossenen verlieren von ihrer 50-Mann-Truppe 18 Leute, während die Philippinen fast 700 Soldaten einbüßen bei dem Versuch, die Kirche zu stürmen. Mire que nos manda un traidor. Un traidor no, pero sí un incompetente. Grotesk auch in diesem Film, ich rede jetzt immer von der Geschichte, dass die Offiziere als ein spanischer Offizier kommt von außen und erklärt, dass die Übergabe beschlossen ist, dass die Philippinen frei sind, dass das spanische Imperium sich zurückgezogen hat. Die Offiziere glauben ihm nicht und denken, das ist ein Trick der Rebellen, um sie aus der Kirche zu locken. Ein Film, der ist auf nicht sehr hohem Schulfunkniveau. Es fehlt ein bisschen Rhythmus, es fehlt ein bisschen, könnte man sagen, Strenge. Aber er ist trotzdem sehenswert für alle Geschichtsfans. Ich empfehle den Film zu gucken, wer sich für Geschichte interessiert. Aber es ist kein großartiger Film. Leider. Man hätte das vielleicht ein bisschen besser machen können. Die Schauspieler sind alle gut. Aber es gibt ein paar Fehler in der Regie bzw. im Drehbuch, die ich selber für unverzeihlich halte. Aber wie gesagt, findet das selber raus, guckt den Film. Er ist in jeder Bibliothek auf DVD zu finden. Er lief übrigens am Sonntag auf dem ersten spanischen Fernsehprogramm auf TV Uno. Ich weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast. Ja, irgendwas schwant mir. Ist das mit dem Luis Tosar in der Hauptrolle als Kommandant? Ist das der? Genau, Luis Tosar, dann Eduard Fernandez als zweiter Offizier. Ja. Und verschiedene bekannte, aus Funk und Fern bekannte spanische Schauspieler dabei. Schauspielerisch toll gemacht. Die Leute sind alle gut, die stellen das sehr gut dar. Aber es fehlt ein bisschen Rhythmus an dem Film und es fehlt ein bisschen, wie soll ich das sagen? Es fehlen ein paar Höhepunkte. Der Film blubbert streckenweise ein bisschen dahin. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern daran, aber irgendwie, glaube ich, ist es auch nicht so klar, ja, was ist das jetzt, sollen da die Helden, diese Heldentat nochmal herausgestellt werden oder geht's ein Antikriegsfilm ist es auch nicht, also irgendwie. Doch, ich muss dir da leider widersprechen in diesem Punkt, Werner. Ich glaube, der Film lässt Ihnen ganz klar, dass es sich um einen Antikriegsfilm handelt. Den könnte ich so ein bisschen wie mit Stalingrad vergleichen von dem Filsmeier. Es geht darum, dass eine Gruppe Soldaten von ihren Offizieren gezwungen wird, bis zum letzten Moment durchzuhalten. Es ist diese Nibelungentreue, die eigentlich sehr deutsch ist, die da zum Ausdruck kommt. Und der Krieg wird wirklich als nichts Schönes, sondern als ein Verbrechen und als eine Gemeinheit dargestellt, in dem die jungen Soldaten in Angst vor ihren eigenen Offizieren auch leben und sich dermaßen eingeigelt haben, dass sie aus dieser Situation gar nicht mehr rauskommen. Es handelt sich wirklich um einen, meiner Meinung nach, Film, der den Krieg weder verherrlicht noch glorifiziert, sondern im Gegenteil als ein schmutziges, dreckiges Manöver darstellt. Das wird auch ganz klar, als am Ende bekannt wird, dass die spanische Regierung die Philippinen für 12 Millionen Dollar an die USA verkauft hat. Wirklich verkauft. Es gab einen Kaufvertrag, dass die USA diese Inselgruppe gekauft hat. Als die Leute das erfahren und die Soldaten, da bricht natürlich ihre Welt zusammen. Selbst der hartnäckige Offizier merkt, dass er beschissen wurde, dass seine Ideale von Krämern und Händlern praktisch in den Schmutz gezogen wurden. Okay, das war's für heute. Wir sagen Tschüss. Tschüss, Werner, alles Gute. Voilà, dann sage ich eben auch Tschüss. Und dann kümmern wir uns nächste Woche auch wieder um die dunkle Seite des Lebens, unseres Lebens, nicht nur um die dunkle Seite des Mondes. Ne? Ja, das ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass die einen leben im Licht und die anderen leben im Dunkel, wie Bertolt Brecht schon gesagt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Sendung hat Sie unterhalten, hat Sie ein bisschen belehrt und hat Ihnen Spaß gemacht. Vielleicht waren Sie heute mit allem einverstanden, was wir erzählt und analysiert haben. Dann wären wir ein bisschen enttäuscht. Wir wollen, dass Sie uns ab und zu auch widersprechen und nicht alles toll finden, was wir hier so von uns geben. Sie sollen ruhig rufen, so ein Blödsinn, so ein Unsinn, was die da erzählen. Dann würden wir uns auch freuen. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Zustimmung allgemein ist, sind wir auch nicht gram. Ich sage Tschüss, Agur, Adeu, bis nächste Woche im Niemandsland. Ich wär gerne geblieben, doch Baby, ich bin zu alt. Von 8 bis 8, ich hätte es gerne gemacht, doch Baby, ich bin zu alt. Ich verschaff keine Befriedigung, Baby, ich bin zu alt. Ich bin eine Zumutung, Baby, ich bin zu alt. Deine Tränen tun mir weh, doch es ist besser, wenn ich geh. Hello to everyone out there.